Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Mitraten wie immer ausdrücklich erlaubt. Aber Peter Baumüller. Was ihr zu Hause nicht wisst, sie war vorhin noch da, die Person. Der weilt nicht mehr unter uns. Erstens, ich wurde am 23. Juni 1912 geboren. Ich weiß nicht, ob wir das mit dem Peter Baumel jetzt einfach so im Raum stehen lassen können, weil das klingt irgendwie mega makaber. Nein, der war hier noch in den Räumlichkeiten, ist vorhin gegangen, deswegen war er nicht mehr unter uns. Ja. Ah. Okay, er ist Gott sei Dank noch am Leben und er ist es auch hoffentlich noch lange, lange Jahre. Hallo Peter, schöne Grüße. Also 1912, sagtest du? Korrekt. Mann oder Frau? Zweitens, okay, da mein Vater viel auf Dienstreisen unterwegs war, wuchs ich zu größten Teilen ohne ihn auf. Ja, was jetzt auch wenig bekanntes Knowledge ist, zum Wachsen selber braucht man seinen Vater gar nicht so dringend. Oh Mann, sehr gut. Hinweis Nummer 3. Schule fand ich richtig super. An meinem ersten Schultag gab es einen Generalstreik. Weil ich aber trotzdem zur Schule wollte, radelte ich 100 Kilometer zu einer geöffneten Schule eben selbst. Ich kam erst am nächsten Tag an. Es klingt nach Frankreich. Weil nirgendwo sonst ist Generalstreik. Interessant, es gibt so eine ähnliche Anekdote von meinem Schwiegervater, aber der hat den anderen Weg genommen, so statt zur Schule zu gehen, ist er ganz viel durch den Wald geradelt, um von der Schule wieder wegzukommen. Albert Einstein. Nope. Viertens. Später flog ich jedoch durch ziemlich viele Prüfungen, weil ich einfach keine Lust hatte, mir Geisteswissenschaften anzueignen. Sollte man auch nicht tun. Ich habe das Gefühl, ich bin sehr nahe dran, gedanklich. Ja, es muss irgendein bisschen, also ein Forscher quasi. Es muss ein sehr kluger Mensch sein. Klug. K-L-U-K. Achtung, Zeitsprung. 2013 wurde ich von Königin Elisabeth II. Posthum durch einen Royal Pardon, eine königliche Begnadung, begnadigt. Ich weiß es. Dann haus raus. Ich weiß den Namen nicht. Sehr gut. Der quasi wegen seiner Homosexualität dann unterdrückt wurde, wurde verfilmt wurde mit Benedict Cumberbatch. Turing. Wie heißt er? Turing. Nee, nicht Turing. Oscar Wilde. Nein. Nee, Alan Turing. Alan. Ja, Alan Turing. Sehr gut. Aber hier noch ein paar schöne Rausschmeißer, trotz allem. Hinweis Nummer 6. Moment, stopp. Jürgen, ja? Du hast es erraten. Nein, ich habe es nicht erraten. Doch, klar, hast du es erraten. Nein, ich muss nur den Namen. What? Das ist die Definition von erraten. Ja, du hast ja erraten. Du hättest doch auch so gewusst. Das kannst du nicht auf mich. Mach mal weiter. Ich sag vielleicht dir, wann habt ihr es auch ich sag zusammen dir, wann erraten. Ich sag dir, wann ich es gewusst hätte. Hinweis Nummer 6. Ich wurde von meinen Arbeitskollegen als exzentrisch beschrieben. Beispiele jetzt dafür. Gewusst. Nein. Ich kettete meinen Kaffeebecher auf der Arbeit stets fest, damit er nicht gestohlen wurde. Auch beim Fahrradfahren zählte ich die Anzahl der Umdrehungen, meine Pedale um die Kette, um in festen Intervallen diese immer wieder zu richten, bevor sie wieder vom Kettenkranz sprang. Ah, kommt daher der Ausspruch, hätte Fahrradkette? Bin mir nicht ganz sicher. Siebtens. Auch ich wurde, wie eine Person aus Bonusfolge 19, zu einer der 100 wichtigsten Personen des Jahrhunderts gewählt. Wäre ich immer noch nie bei Turing gewesen. Hinweis Nummer 8, vielleicht hätte der geholfen. Ein Detektiv, Superheld und Klingone verkörperte mich 2014. What? Ein Klingone? War der auch, Cumberbatch. Hat er auch einen Klingonen gespielt? Nein. Ist, also, ich er war gedacht, Heavy Spoilers, Moment, im zweiten modernen Star Trek-Film spielt er den Khan, aber den Khan ja ist eben. Doch kein... Den Bösewicht. Oh, Khan ist kein Klingone, ich bin ein Quatschkopf. So, jetzt müssen wir leider alles nochmal von vorne. Ich bin ein Quatschkopf. Alles von vorne. Oh, er war der Bösewicht, ja. Was, ein Bösewicht? Okay, ein Bösewicht. Ich gebe hiermit meine Nerdkarte ab, ich habe sie eben vor mir. Es tut mir leid. Ich habe einfach zu schnell recherchiert. Aber auch da wäre ich noch nicht bei Turing gewesen. Hinweis Nummer 9. Durch meine damals geächtete Homosexualität wurde ich zur Kastration verurteilt. Heißt es nicht Kastratur? 2 Jahre später beging ich Suizid. Jetzt hätte ich es gewusst. Oh, hättest du wirklich? Ja, das hätte ich gewusst. Okay, also Ja, es sagt sich jetzt hinterher leicht. Das ist hätte so eine jetzt, mega klugscheißerische Frage. Ich hätte jetzt, wirklich, Jürgen? Nein, also dass der sich umgebracht hat und dass er kastriert wurde, das weiß ich. Aber Hinweis Nummer 10 wäre noch gewesen. Gekommen wäre, weiß ich natürlich nicht. Nummer 10, ich gelte als eine der wichtigsten Personen der Informatik und Computerentwicklung. Ich entwickelte eine der ersten Schachprogramme, war maßgeblich an der Entschlüsselung der Enigma beteiligt. Mein Name ist Alan Madison Turing. Hast du jetzt im 10. Hinweis den Namen verraten? Wie bist denn du drauf? Weil es jetzt schon aufgelöst war, habe ich das auch gleich mit vorgelesen. Aber ich glaube, du setzt viel Wissen voraus. Kannst du mal kurz erklären, was die Enigma ist? Weil ich glaube, das ist nicht jedem bewusst und das ist extrem interessant. Alter, jetzt wollte ich erklären, was der Turing-Test ist, aber okay. Wenn okay, das dann, erst, dann weiß man dann ich erstmal, die Enigma war eine Verschlüsselungsmaschine, die die Deutschen im Zweiten Weltkrieg genutzt haben, um Funksprüche nicht in Klartext, sondern eben in verschlüsselten, auch genannt chiffrierten Text zu übermitteln. Ich dachte, das war so eine Synth-Pop-Band. Ach, nein. Auch richtig, aber nicht Synth-Pop wirklich. Nee, nicht? Keine Ahnung. Ist auch, glaube ich, nur ein Typ Enigma tatsächlich. Ich, bei solchen Begriffen bin ich auch, wie bei Geschichte bin ich auch ganz schlecht, bei solchen Begriffen bin ich auch schlecht. Erzähl uns, was der Turing-Test ist. Der Turing-Test ist ein Verfahren, um zu ermitteln, wie also die Qualität von Chatprogrammen oder Chatbots oder von Computersystemen, die kommunizieren, zu ermitteln. Und es geht darum herauszufinden, durch gezielte Fragestellung, ob ein Mensch dahinter ist oder ein Programm, ob es programmgenerierte Antworten sind quasi. Also ich habe es jetzt wahrscheinlich, du schaust mich so kritisch an, ich habe es ganz schlecht jetzt beschrieben, aber passt ziemlich gut. Es gilt als Adelung für ein Chat-System, wenn es den Turing-Test besteht, weil dann kann der Gegenüber nicht mehr unterscheiden, ob es jetzt Mensch oder Maschine ist. Genau. Darum geht's. Und da gibt es ganz schön scary AIs und also AI ist ja nicht der richtige Ausdruck, aber es ist ganz schön unheimlich, wie weit es heutzutage geht. Und Dominik, kannst du uns jetzt auch noch erklären, was ein Turing-Automat ist? Nein. Gut, dann war's das für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Könnten wir nicht so ein super kurzes Musikding für... Ich hätte gern eigentlich auch so einen Soundtrenner für, wenn dann ich eine auch. Folge losgeht. Und das, sowas könnte man ja auch hier für A zum Anfang machen. Willkommen bei A. 10 Fragen, 10 Hinweise. Nein, nur eine Frage. Ich fange nochmal neu an. Na, das nehmen wir nicht. Das ist keine Frage. Ich habe mir das anders vorgestellt.